1. Damel Sanjen Mose und die Israeliten Jahwe ein Leid, in dem sie sein Erhaben groß Prisen, die er Förder und Reiter ins Meer gestürzt hat. 2. Jahwe ist mein Sturk und mein Lobgesang, denn von ihm kommt mein Heil, es ist mein Gott, den ich preisen und als den Gott meins Vaters ruhmen will. 3. Jahwe erweist sich als ein mächtiger Kriegsheld, Jahwe ist sein Name. 4. Erstürzte die Streitwagen und die gesamte Heersmark des Fähre ins Meer, wobei die Bessen seiner Wagenkämpfer im Schilfmeer versanken. 5. Die Meeresfluten bedeckten sie vollständig, so dass sie Weistein in die Tiefen der Strudel sanken. 6. Dein rechte Hand, O Jahwe, ist von herrlicher Kraft und zerschmettert die Feinde mit überwältigender Macht. 7. Durch den gewaltig made stout werfst du den Gegner nieder, und wenn du deinen Grimm entfesselst, versete sie stro. 8. Durch den zorniges Schnorben termten sich die Gewasse wie ein Damm auf, die Stromung stand wie ein Mauer, und der Wasserschwall im Meere start. 9. Der Feind dacht, word sie verfolgen, einholen, die Butte verteilen und sich in ihnen rächen, wollte sein Schwert ziehen und sie mit seiner Hand vernichten. 10. Doch als du mit deinem Odem bleisest, bedeckt das Meer sie, und sie sanken wie Blei in den gewaltigen Wassermassen unter. 11. Wer gleich dir unter den Gotten, o Jahwe? Wer gleich dir, der du herrlich erhaben, furchtbar in Ruhmestaten und ein verrichtender von Wunden bist? 12. Als du dein rechte Hand ausstrecktest, verschlang die Erde dein Feinde. 13. Mit deiner Nade fertest du das Volk, das du befreit hattest, und leitestest es mit deiner Macht zu deiner heiligen Wohnstatt. 14. Als die umliegenden Nationen davon horten, erzitterten sie, und die Bewohner Philistars wurden von Angst ergriffen. 15. Damals erschrecken die Fürsten Edoms, die Anführer Moabs ergriff ein Sitten, und Albewohner Kanans verloren den Mut. 16. Schrecken und Angst befielen sie, und angesichts der Großstadt deines Arms wurden sie star wie Stein, waren dein Volk, das du dir als Igentum erwaltest, einzog. 17. Du brachtest sie dorthing und pflanztest sie auf dem Berg deines Besitzesen, und dem Ort, den du, Jahwe, zu deiner Wohnstatt bereitetest, dem Heiligtum, das dein Hand, o Herr, errichtet haben. 18. Jahwe wird für immer und ewig König sein. 19. Denn als die Förder des Pharao mit seinen Wagen und Reiten ins Meer gelangten, ließ Jahwe die Wogen des Meers über sie zusammenschlagen, waren die Israeliten auf trockenem Grund durch das Meer Jesogen waren. 20. Daraufhin nahm die Prophetin Mirjam, Aaron Schwester, ein Pork zur Hand, und Elfrauen folgten mit Pauken und im Regen. 21. Mirjam sang ihnen vor, sing Jahwe ein Lied, den ist hoch erhaben, Ross und Reiter hatte ins Meer gestürzt. 22. Danach ließ Mose die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen weiter in die Wüste, wo sie drei Tage lang wanderten, one Wasser zu finden. 23. Als sie Mara erreichten, konnten sie das Wasser aufgrund seiner Bitterkeit nicht trinken, die Schalbe hielt der Ort den Namen Mara. 24. Daraufhin merten die Lut gegen Mose und fragten, was sollen wir trinken? 25. Mose rief Jahwe am Hilfen, woraufhin Jahwe im Einstuck Holt sagte, als es ins Wasser warf, wird es trinkbar. Dort gab Jahwe dem Volk Gesetz und Vorschriften. 26. O Sprach, wenn du den Worten Jahwes, deines Gottes, true gehorchst, tust, was in seinen Organ rechtest, seinen geboten folgst und el sein satsingen beachtest, word ich dich mit keener der Krankheiten befallen, die ich über die Ägypter bracht, den ich, Jahwe, bin dein Heiler. 27. Anschließend gelangten sie nach Elim, wo sie's Wolf Wasserquellen und Siebzig Palmbaum vorfanden, dort lagerten sie sich im Wasser.